Hallo, ich bin José Aguilavogui und Sie hören Wolfe Radio. Wolfe Radio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat by North in the complete defense. Hallo liebe Freunde des Wölferradio, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, bitteres Aus in der Europa League, da wird noch sehr lange drüber zu reden sein. Aber wir sprechen natürlich auch über das kommende Spiel gegen den FC Augsburg. Da habe ich mein Pendant vom Zirbelnuss-Podcast aus Augsburg zu Gast, den Stefan Urban, und die aktuelle Situation beim VfL Wolfsburg. Das bespreche ich mit einem Mitglied der Meilenwölfe und das ist die Pia. Auf dem Weg nach Europa. Ja, Pustekuchen, muss man wohl ganz ehrlich sagen. Reden wir nicht lange drum rum. Der Auftritt des VfL Wolfsburg bei AEK Athen, die 1:2 Last-Minute-Niederlage in der Nachspielzeit, das war schlecht. Das war nicht nur schlecht, das war über weite Strecken des Spiels erbärmlich, muss ich ganz ehrlich sagen, in ein selbstdeklariertes Finale reinzugehen, wo es um so viel ging, auch was den Verlauf dieser Saison vielleicht angeht. Das ist schlimm, finde ich persönlich. Da gibt es jetzt auch nichts schön zu reden. Und ich finde, da wird noch sehr, sehr lange dran zu knabbern sein, glaube ich, oder fürchte ich. Denn da sind ja einige Punkte dabei, die man ja jetzt noch gar nicht absehen kann, die vielleicht dann auch noch passieren werden, beziehungsweise die auch eine Auswirkung haben auf die Saison des VfL Wolfsburg. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen hier im Wölferadio. Wie konnte das passieren? Ich meine, man muss ganz ehrlich gestehen, die Qualifikation in der Europa League war auch in den Spielen davor, trotz der zum Teil deutlichen Ergebnisse, nicht besonders berauschend, sagen wir es mal so. Und dann fährst du in dieses Alles-oder-Nichts-Spiel in Zeiten von Corona, ja alles ohne Rückspiel, dann auch, fährst du nach Athen und triffst da auf einen Gegner, der, so hatte ich den Eindruck, über weite Strecken gar keinen Bock hatte, Fußball zu spielen, und den man sozusagen mit seiner eigenen Spielweise so grandios in die Karten gespielt hat. Kommt noch dazu, dass man da so einen halbblinden Schiedsrichter aus Portugal erwischt hatte, der, wo ich auch noch sage, mit einer unterirdischen Leistung da das Spiel geleitet hat. Aber da wollen wir uns mal nicht drüber beschweren, denn wir haben uns sehr, sehr deutlich an die eigene Nase zu fassen. Und das macht mich so ein bisschen sorgenvoll, wenn ich dann auf die noch junge Saison schaue beim VfL Wolfsburg und auch auf das Drumherum, wie dann letztendlich dieses Aus in der Europa-League-Qualifikation sich dann auswirken könnte. Schauen wir mal nochmal auf das Spiel direkt. Ich bin froh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da keine Statistiken habe, weil die Passquote, oder die Fehlpassquote, die muss unterirdisch gewesen sein. Also was ich da im Spielaufbau gesehen habe, was ich da gerade auch bei den Bällen aus der Abwehr hinten raus oder aber auch nach Ballgewinn gesehen habe, das war ja so der sofortige Ballverlust, der dann folgte, in ganz, ganz, ganz vielen Fällen. Du hast das Gefühl gehabt, die Mannschaft weiß nicht so richtig, wie sie mit dieser Situation, wie sie mit diesem Spiel umgehen kann oder umgehen soll. Ich weiß nicht genau, ich lasse das immer nur ungern gelten, ja, es geht um viel, da ist man nervös, da zittert vielleicht mal das Füßchen. Aber doch bitte nicht nach 80 Minuten oder nach 60 Minuten oder sonst irgendwas. Da muss doch irgendwann mal so die Routine des Spiels eintreten, zumal da ja auch gar kein Druck von außen kommt, von den Zuschauern oder sonstiges. Es ist aus meiner Sicht verhühnert worden mit einer, auch ganz, ganz drastischen Wortwahl im Sinne von der Einstellung her. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass man da wirklich mit dem letzten Nachdruck reingeht, ich will hier ein Finale gewinnen. Und ich glaube, die Jungs, die wollten alle gewinnen. Ja, das ist so. Also ich glaube, die ärgern sich ja heute ein drittes Loch ins Bein, dass sie da ausgeschieden sind. Weil das natürlich auch persönlich was bedeutet, wenn du dann jetzt die ganze letzte Saison Anführungsstrichen abrackerst, dich da qualifizierst, zumindest für die Quali, Und ja, dann außer Spesen nichts gewesen. Ne? Nach 3 Fahrkarten bleibst du schön zu Hause und kannst dir dann den Rest der Saison auf dem Sofa angucken, was da international passiert ist. Also ich glaube schon, dass die grundsätzlich gewinnen wollten. Aber das, was man da bereit war zu investieren und vor allen Dingen auch im Spiel nach vorne dann ja auf den Platz gebracht hat, das war ja wenig. Also das ist auch der Euphemismus des Tages. Fangen wir mal bei den Punkten an. Also wie gesagt, Passquote, Präzision, ein Dauerproblem beim VfL Wolfsburg, in der letzten Saison auch schon immer da gewesen. Haben wir den Ball, können wir damit wenig anfangen und spielen uns, und das ist dann der zweite Punkt, viel, viel zu wenig Torschancen raus. Viel zu wenig Offensivaktionen, die dann ja auch zu Torgefahr führen. Ein Wout Weghorst hängt völlig in der Luft, was das angeht. Was meiner Meinung nach insbesondere im Spiel gegen AEK Athen auch daran hing, dass unsere Außenspieler Brekalo und Steffen viel zu sehr zentral unterwegs gewesen sind. Also ich weiß nicht, was da der Matchplan gewesen ist. Versuchte man wahrscheinlich zwischen die Ketten zu kommen bei Athen, um dann, ja ich sag mal so, in Halbpositionen für Torgefahr zu sorgen. Aber dadurch hat man natürlich das Flügelspiel komplett vernachlässigt. Ein Roussillon, aber auch ein Ottavio, die dann, wenn sie dann mal angetreten sind, meistens hängen geblieben sind. Wenn ein Brekalo ins Dribbling gegangen ist, dann ist er auch meistens oder fast immer hängen geblieben. Das ist natürlich nichts, wo man die Möglichkeit hat, da mal Torgefahr zu entwickeln. Einzige Ausnahme, wo man dann tatsächlich mal ja, in den 16er gekommen ist, war dann auch das 1:0. Das 1:0, wo da noch, sag ich mal, alles gut aussah, mit der ersten und einzigen, und eigentlich war es noch nicht mal eine Torschance, da von Mimedi, der ja den Ball dann nach schönem Zuspiel von Brekalo, nachdem dann mal sich durchgesetzt worden ist, im 16er den Ball behauptet hat, über sich, den Ball präzise rübergespielt, Mimedi sofort den Abschluss gesucht. Und eigentlich habe ich gesagt, ist gar keine Torschance, weil da war der Verteidiger noch dran, fällt stehen ab. Normalerweise wird das Ding abgeblockt, geht zur Ecke oder in Seiten aus. Insofern haben wir da noch Glück gehabt, dass wir da 1:0 in Führung gegangen sind. Aber das war mal ein Angriff, wo man sagt, okay. Aber was so für mich sehr symptomatisch gewesen ist, da war einiges dabei an Szenen. Hui, also Ball nach vorne, sonst wo. Und der Einzige, der vorne im 16er steht, ist Wout Weghorst. Auf sich allein gestellt, kriegt kaum Unterstützung. Das ist, wie gesagt, nach vorne hin absolut, absolut zu wenig. Und das war ja auch leider auch schon in den vergangenen Spielen, auch in der Bundesliga so, dass wir da nicht wirklich torgefährlich oder aggressiv oder, sag ich mal, attraktiv nach vorne gespielt haben. Gut, attraktiv will ich jetzt gar nicht mal von reden angesichts so einer Niederlage. Das ist, kommt dann wahrscheinlich noch an zweiter Stelle. Aber dass du überhaupt mal in die Verlegenheit kommst, mal ein Tor zu schießen, das habe ich beim VfL am Anfang dieser Saison bisher leider vermisst. Ansonsten, Der dritte Punkt ist dann natürlich die Konzentration. Ganz, ganz viele Fehlpässe oder auch Stellungsfehler, wie ich sie gesehen habe. Oder natürlich dann auch das Ding in der ja, letzten Minute, schlechtes Zweikampfverhalten von Maxence Lacroix, den ich eigentlich sehr gut gesehen hatte in diesem Spiel. Er war sehr souverän eigentlich, was das angeht, hat eigentlich immer gut gestanden. Ja, und dann lässt er sich da abkochen und dann murmelt er das Ding gegen ja, die Laufrichtung von Perwan irgendwie unten ins linkere Eck. Dann bekommt die Abwehr dann auch das überhaupt nicht in den Griff, denn da ja irgendwie unter Druck zu setzen, dass er den Ball dann auch irgendwo gegen den Bein schießt oder sonst was. Nein, der kommt da relativ frei dann auch noch zum Abschluss. Also das ist in der letzten Minute, sorry Leute, das ist nicht ja, Europa League reif, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und dann bekommst du die Quittung. Werten wir das mal als, ja, derben Rückschlag. Ich möchte es mal auch so formulieren, als derben Rückschlag. Denn das hat man auch so aus dem Verein auch so wahrgenommen. Man wollte international spielen. Ich glaube, das wäre auch ein sehr, sehr gutes Signal gewesen in der jetzigen Situation. Da mal war wieder was anzufachen, wo man das Gefühl hat, jawohl, da ist eine Mannschaft, die ist bereit und da gibt es eine Möglichkeit, attraktiv vielleicht dann auch mal in Europa dann zu spielen und so weiter. Man will mal was ja, auf den Weg bringen. Man will gerade in diesen Zeiten, wo es ja alles ein bisschen schwieriger und alles ein bisschen langsamer und alles ein bisschen ist, da wollte man, glaube ich, ein Ausrufezeichen setzen. Das hat jetzt nicht geklappt und das könnte, weil wir ja noch ein Transferfenster haben bis zum 5. Oktober, noch dramatische Folgen haben. Denn ich glaube, da gibt es einige Spieler, die sehr, sehr, sehr drauf geguckt haben, dass sie international spielen, in der kommenden Saison, allen voran Wout Weghorst, aber ich nehme da noch mal ein paar andere Spieler auch mit rein, die natürlich den Anspruch haben, international spielen zu wollen. Was ist, wenn die jetzt noch alle irgendwie gerne vom Bord gehen würden? dann haben wir ein richtiges Problem. Und eigentlich haben wir auch ein Problem, weil wir durchaus ja noch Verstärkungspotenzial gebrauchen könnten. Also ist ja nicht so, dass der VfL in der jetzigen Besetzung des Kaders, und das war ja die vermeintliche A11, die da gegen Athen aufgelaufen ist, das war ja nicht so, dass uns das jetzt vom Stuhl gehauen hat, was da ja auf den Platz gebracht worden ist. Und da müssen wir deutlich ansetzen und wahrscheinlich auch nochmal tätig werden. Ob das alles so klappt, jetzt auf den letzten Drücker, und dass man dann jetzt neue Spieler noch bekommt, Riedel Baku ist ja verpflichtet worden, dass dann sozusagen der Ersatz für den Rechtsverteidigerposten, bis William und Mbabu da auch wieder ja, fit sind. Aber das löst aus meiner Sicht nicht die Probleme, die wir in der Offensive haben und die, glaube ich, auch sehr deutlich sichtbar sind, wenn man da schaut. Was mich mitunter dann auch noch erschreckt, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist so dieses nicht in der Lage sein, und das hat das Spiel gegen Athen deutlich offenbart, nicht in der Lage sein, hinten raus nochmal zuzulegen. Da habe ich nicht das Gefühl gehabt, so jetzt die Mannschaft, da wird jetzt nochmal gedrückt und da wird jetzt nochmal das erzwungen, was man da vielleicht an Erfolg noch verbuchen könnte. Das ist nicht der Fall gewesen. Und da habe ich auch wirklich gesagt, brauchen wir auf alle Fälle noch jemanden, der auch mal was mit dem Ball anfangen kann und der auch mal ein paar Torchancen kreiert. Aber auch das ist ein altes Thema beim VfL. Haben wir bislang nicht oder haben wir leider nicht, jedenfalls nicht in der Form, dass es uns dann weiterhilft und dann auch nachhaltig weiterhilft für ja, eine gute Saisonphase. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es denn auch letztendlich dann wird. Man kann jetzt so frisch nach dem Spiel oder nach dem Ausscheiden und nach dem Nichterreichen der Europa League noch wenig sagen. Ich will jetzt auch nicht den Teufel da an die Wand malen. Es kann noch eine Trotzreaktion geben dann gegen Augsburg und dass die Mannschaft dann nochmal, dann ihr wahres Gesicht zeigt. Nichtsdestotrotz, zwar jetzt haben wir nur DFB-Pokal und Liga, können uns darauf konzentrieren. Vielleicht, wer weiß am Ende, wofür es gut ist, weil es gibt ja genug Beispiele, die dann durch die Europa League und durch die Quali marschiert sind, dann Mannschaften, die dann unten reingerutscht sind. Vielleicht na, können wir jetzt noch nicht sagen, worum es, ja, wofür es gut ist, aber ein gutes Gefühl für die Saison oder für die junge Saison, die sieht leider anders aus. Und da müssen wir relativ rasch, und da muss die Mannschaft und Oliver Glasner müssen da sehr, sehr rasch die Kurve kriegen, um auch was zu entfachen, damit man ja gerade dann auch von, ja, vom Umfeld her dann Ruhe hat und von ja, ein Gefühl auch vermittelt, hier könnte was entstehen oder hier könnte irgendwie sowas in die Richtung gehen, dass man ja, sich da wieder drauf freut auf Fußball im Stadion, dass man sich freut auf Spiele des VfL. Das kann ich im Moment leider nicht erkennen. Und insofern ja, drücke ich mal die Daumen, auch im Eigeninteresse, dass das ja vielleicht die nächsten Wochen dann noch passiert. Spieler der Woche. Gela Vogi macht das gut. Jetzt hat Wout Weghorst noch in der eigenen Hälfte den Ball, kann ihn mal nach vorne treiben, muss aber auch da abdrehen, weil Freiburg sofort wieder da ist und unseren langen Holländer da. Ui, nein! Was für ein Fehlpass! Und Höhler hat die Chance, jetzt auf 2-1 zu stellen, aber gut verteidigt, aber immer noch Höhler, der da den Ball im 16er hat. Oh, wir greifen nicht an. Jetzt kommt der Ball in die Mitte und Brooks kann den Ball erstmal klären und Santa Marias Abschluss. Was war dann das denn? Übers Tor. Ja, den hat Wout Weghorst einfach nicht gesehen. Ja, aber jetzt spielt man noch nicht zurück. Also dann hätte er ihn jetzt auch. Steht an der Mittellinie und spielt ihm Lukas Höhler direkt in den Strafraum vor Paavo Pervan, der ihn dann glücklich beim ersten Versuch von Höhler noch abwehren kann. Ja, ein bisschen kurios jetzt die Rubrik aufzumachen, Spieler der Woche, aber muss man auch mal positiv hervorheben. Und das sagt aber leider auch eine ganze Menge über den VfL Wolfsburg im Moment aus, wenn der beste Spieler der Woche der Ersatzkeeper ist. Ja, Paavo Pervan, super gehalten, das Ding da in Freiburg entschärft, ganz lange stehen geblieben, kalt gekommen von der Bank für den kurzfristig ausgefallenen Kuhn Castells. Das musst du dann auch erstmal bringen, die Leistung ohne Spielpraxis, dann dahin und dann dieses Ding in der letzten Minute auch gegen Freiburg dann ja zu halten und dann auch den Punkt zu sichern für den VfL. Auch gegen AEK Athen ganz stark, Elfmeter gehalten, insbesondere oder insgesamt auch ein sicherer Rückhalt gewesen. An ihm lag es da nicht, auch wenn er beim letzten Gegentor natürlich sehr unglücklich aussieht. Dann das, wenn das gegen die Laufrichtung passiert, das Tor, kann er, glaube ich, wenig machen. Trotzdem, ne, Paavo Pervan, sicherer Rückhalt und auf der Torwartposition brauchen wir uns da, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Das muss man an dieser Stelle vielleicht auch mal positiv hervorheben. Nichtsdestotrotz kann uns das natürlich auch insgesamt nicht trösten, dass wir da eine gute Nummer 2 auf der Bank haben, weil halt der Rest ein bisschen unbefriedigend ist. Gegen Freiburg muss man sagen, sehr, sehr stark rotiert von Oliver Glasner. 7 neue Spieler reingebracht in die Mannschaft. Dann der 8. noch mit dem Torwart dazu. Und du hast das Spiel nach dem Europa League-Ding oder sag mal Halbfinale in der Qualifikation nicht verloren gegen Freiburg, sondern du hast dann auch noch einen Punkt geholt. Das kann man auch positiv hervorstreichen, dass dann auf einem zweiten Anzug in Anführungsstrichen sowas möglich ist. Also da die Balance zu finden, ist glaube ich nicht immer leicht. Da geht es ja auch um Belastungssteuerung und so weiter und so fort. Das hat da in dem Sinne mehr oder weniger funktioniert auch, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, war wieder kein berauschendes Spiel oder ist auch kein berauschendes Spiel. Also Leverkusen war ein ordentliches Spiel gegen einen Gegner, der aber auch noch nicht am Leistungsmaximum ist, muss man ganz ehrlich gestehen. Und insgesamt hat man dann auch gesehen im Spiel gegen Freiburg, das war jetzt auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Kann es vielleicht auch noch nicht zu dieser Phase der Saison, aber wünschen tun wir uns, glaube ich, von Fanseite ein bisschen mehr als das, was da von der Mannschaft angeboten wird. Symptomatisch also, wenn aus dem Spiel heraus nichts geht, dann ist es dann doch das Tor aus einer Standardsituation, Freistoß von Josep Brekalo, und so hat sich's angehört bei Wölfe Radio Arena Live. So eine Standard hat uns ja auch gegen Desna schon die Führung gebracht. Also vielleicht haben sie sich hier wieder was überlegt unter der Woche. Ich schätze mal, das wird so ein Antickball. Brekalo, der jetzt schießt! Tor! Tor! Josep Brekalo! Unter die Latte, bam, bam! Der den Ball da direkt abzieht von der 16er Kante aus und dann durch die grüne Mauer, die wir selber gebildet haben, ins Torwart-Eck geschossen. Und der war, glaube ich, noch leicht abgefälscht, so sah es zumindest aus. Und dann knallte der unter die Latte. Ja, ein Freiburger war da selber noch dran mit dem Bein, so wie es aussah. Und da wird das fast zur Rampe und der lenkt den Ball dann unter die Latte. Unhaltbar, Müller war in die andere Richtung unterwegs. Vielleicht war es Höfler, wir schauen nochmal. Nee, Salay war es. Salay, der den Fuß da reinhält, den Ball somit unhaltbar abfälscht. Und dann knallt das Leder da unter die Latte und schon steht es ein 1-1. Ja, dieser Lucky Punch kurz vor der Pause. Freiburg einmal unter Druck gesetzt, den Freistoß erzwungen und schon ist das Spiel wieder offen und jetzt können wir doch bei 0-0 bzw. 1-1 wieder von vorne starten. Ja. Ja, Jan und Malte sich wieder ins Zeug gelegt, da bei Wölfe Radio Arena Live. Der Freistoß kann man auch wieder positiv hervorheben. Mal eine Standardsituation, die gegriffen hat, und man ist wieder zurückgekommen nach einem Rückstand, nachdem man wieder einen Standard kassiert hat. Das passiert, glaube ich, immer gegen Freiburg, dass man irgendwie ein Standard-Gegentor bekommt. Jedenfalls fällt mir das mal so auf. Und natürlich ist es auch wieder Petersen. Oder meinetwegen ist es auch Waldschmidt. Gut, der ist nicht mehr da, glaube ich. Aber egal. Trotzdem, war wenig aus dem Spiel, war ein zähes Gegurke, was man sagen kann. War jetzt kein schönes Bundesligaspiel. Und das ist etwas, was wir auch dringend, glaube ich, abstellen müssen, dass wir vom Gefühl her, da jetzt mal was auf den Rasen bekommen oder ein Spiel geliefert bekommen, auch mal von der Mannschaft, wo man das Gefühl hat, jawohl, das ist mal mitreißender Fußball, das lohnt sich dann auch mal anzuschauen. Schauen wir mal drauf auf die Leistungsdaten des VfL im Spiel gegen Freiburg. Laufleistung ist ausgeglichen, 114 Kilometer beide Mannschaften gelaufen. Die Passquote, wieder unter 80% beim VfL, ein bisschen besser bei Freiburg. Dann hast du ja eine Zweikampfquote, die Freiburger für sich entschieden haben mit 53%. Ja, und dann schauen wir mal auf unseren Torschützen, der eine gute Laufleistung abgeliefert hat, über 11 Kilometer abgespult, Josep Brekalo. 88% Passquote, also dann doch relativ sicher unterwegs. Aber, liebe Freunde, 11% Zweikampfquote, das ist natürlich nicht berauschend, sagen wir es mal so, beziehungsweise warst du gar nicht auf dem Platz. Der Gegner jedes Mal, hat er den Ball abgenommen, wenn du da irgendwie in den Zweikampf gekommen bist. Das ist natürlich arg wenig. Ja, den Rest der Zahlen schenke ich mir mal, weil nicht so aussagekräftig hier in diesem Spiel in Freiburg. Deswegen belassen wir es mal an dieser Stelle. Und da rede ich lieber jetzt mal mit meinem ersten Gast hier im Wölfe Radio. Nordkurve. Ja, und mein erster Gast heute im Wölfe Radio ist mal wieder eine Frau. Da freue ich mich sehr, sehr drüber, dass das mal geklappt hat. Und zwar ist heute zu Gast die Pia vom Fanclub Meilenwölfe. Hallo Pia. Hallo. Ja, die Pia, auch dem ein oder anderen VfL-Fan wahrscheinlich bekannt, wer den aktuellen Motivationsspot für die Fanrückkehr ins Stadion gesehen hat. Da ist sie nämlich auch mit drin gewesen. Kurz bevor wir richtig aktuell loslegen und dann die Lage beim VfL Wolfsburg dann besprechen, Pia, wie kam es dazu, dass du bei dem Video mitgemacht hast und hat es Spaß gemacht? Also erstmal, ja, es hat Spaß gemacht und ich kam eigentlich dazu, also ich bin ja im Vorstand bei den Maienwölfen und dann war ich den einen Mittwoch, das müsste jetzt vor 3 Wochen gewesen sein, auf der OFC-Versammlung und am nächsten Tag hat mich eigentlich der Michael angerufen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei dem Film mitzumachen, da die noch wen suchen. Und dann habe ich mal ja gesagt. Also einfach spontan mal gesagt, da wäre ich jetzt mal Filmstar, weil ist ja... Ja, ist ja, na gut, also so eine Chance kriegt man nicht immer und... Der VfL ist halt mein Lieblingsverein und ja, ich finde, da kann man das ruhig mal machen. Ja, ist doch schön. Also insofern, weil es ja auch sehr erfolgreich gelaufen ist, ich glaube um die 20.000 Klicks oder so ist das mal aufgerufen worden, auch in den sozialen Netzwerken. Also schöne Geschichte da, die dann auch da gedreht worden ist, so als Motivationsvideo auch dann für den kommenden Sonntag. Ja, und zu Beginn steigen wir natürlich ganz aktuell ein. Hat leider nicht geklappt mit der Europa League, Pia. Doof für dich oder sagst du, ach komm, auch egal? Nee, also egal ist es mir eigentlich nicht, weil ich freue mich natürlich, wenn wir natürlich noch an einem Wettbewerb teilnehmen können, dadurch, dass es dann auch mehr Spiele gibt und ich natürlich dann noch mehr von meinem Lieblingsverein gucken kann, aber ja, ich finde es sehr schade und hoffe natürlich, dass wir dann vielleicht nächste Saison wieder reinkommen. Oder vielleicht auch Champions League. Na gut, man sollte jetzt nicht zu hoch ansetzen. Träumen darf man. Ja, träumen darf man, aber ja, es ist sehr, sehr schade. Also ja, macht mich echt traurig. Dann kommen wir jetzt mal zu dem, was uns, sag ich mal, tagtäglich beschäftigt, nämlich natürlich die Bundesliga. Wie zufrieden bist du mit dem Start bisher, mit den beiden Spielen? 2-mal Unentschieden, einmal das 0-0 gegen Leverkusen und dann letztes Wochenende das 1-1 gegen Freiburg. Was macht das mit dir? 2-mal Unentschieden ist ja so lala. Ja, also natürlich freut man sich natürlich immer mehr, wenn man 3 Punkte holt, aber... Gut, 1 Punkt ist schon mal besser als keiner, sage ich mal. Oh, aber das sind 3 Euro ins Phrasenschwein, hätte ich jetzt gesagt. Ja, okay, aber nee, also ich finde, okay, gegen Leverkusen finde ich das eigentlich schon ganz gut. Gegen Freiburg, finde ich, hätte man ruhig die 3 Punkte holen können. Allerdings muss ich leider auch so ehrlich sein und sagen, das Spiel war gar nicht gut, was wir da gespielt haben. Also es war erstens nicht schön mit anzusehen und ja, ich würde auch sagen, also hätten wir gewonnen, das wäre auch nicht verdient gewesen, aber ist natürlich trotzdem sehr schade und so zufrieden bin ich natürlich nicht mit dem Start, es hätte besser laufen können. War ja auch eine ordentliche Rotation drin, 7 bzw. 8 Spieler, die ja sonst eher der zweite Anzug häufig oder häufig den zweiten Anzug bilden. Wie hat ja vielleicht auch was damit zu tun, wie bewertest du das? Ja, also als die Aufstellung rauskam, da war ich gerade noch unterwegs, hatte mein Vater mir die Aufstellung geschickt und als ich die gesehen habe, muss ich sagen, also ich war sehr überrascht und fand die Aufstellung gar nicht gut. Also natürlich kann ich nachvollziehen, dass man den einen oder anderen Spieler schonen möchte, da wir natürlich jetzt wieder eine englische Woche haben, wie die letzten beiden Wochen auch schon. Aber ich war da nicht nicht wirklich zufrieden. Ich finde, wenn es gerade läuft und letzte Woche beim Europa League Qualifikationsspiel hat es ja auch funktioniert, dann hätte man die vielleicht auch nochmal aufstellen können und nicht komplett oder... Also man hätte ja natürlich 1, 2 rausnehmen können und andere reinstellen können, aber so zu rotieren fand ich jetzt nicht so eine gute Idee. Gut, kann man natürlich auch sagen, mit 8 Leuten rotiert und trotzdem nicht verloren oder einen Punkt geholt, ist ja auch gar nicht so verkehrt eigentlich dann. Also spricht ja eher dann auch für die Breite des Kaders. Ja, schon. Also wir haben natürlich 1 Punkt geholt, das war natürlich schön, aber man muss ja auch sagen, also wer das Spiel gesehen hat, es war jetzt nicht das beste Spiel, was wir gemacht haben. Aber also, wenn das beste Spiel gewesen wäre, dann wäre es schlimm, sagen wir es mal ja, so. Ja, da können wir froh sein, dass wir überhaupt einen Punkt bekommen haben. Und deswegen denke ich, vielleicht wäre es dann mit einer anderen Aufstellung noch besser gelaufen und man hätte vielleicht sogar 3 Punkte geholt. Sprichst ja auch dann ein bisschen den Kader an. Bis zum 5. kann man da, glaube ich, noch was machen. Glaubst du, also A, dass noch was passiert, also dass wir noch wen verpflichten oder auch vielleicht sogar noch abgeben, wie jetzt ganz aktuell dann auch nach Rostock? Oder sagst du auch, es muss tatsächlich auch noch was passieren? Also es ist ein dringender Handlungsbedarf nochmal. Ja, also natürlich finde ich, man kann immer was machen. Gerade auch so hinten bräuchten wir mal dringend Verstärkung, aber ich glaube, so viel wird da jetzt auch nicht passieren. Ob wer geht, Das weiß ich nicht. Also bei Wekos, da bin ich mir immer noch nicht ganz so sicher, ob der nicht doch noch nach England abhaut. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass da noch viel passieren wird. Bleiben wir mal bei den Spielern, die da sind. Hast du bestimmte Erwartungen an gewisse Spieler? Also da muss jetzt mehr passieren. Und hat dich auch der ein oder andere vielleicht auch schon überrascht jetzt in den ersten Partien der Saison? Also bestimmte Erwartungen, sage ich mal so. Ich finde, es gibt natürlich immer Spieler, die natürlich noch mehr machen können, die sich natürlich noch verbessern können. Ansonsten so, die mich jetzt überrascht haben, ja, also ich gibt, muss sagen, da habe ich jetzt keinen, nicht so, der dich bisher überrascht also hat. Also nicht, dass ich jetzt sagen würde, okay, wow, der ist jetzt echt top, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, das jetzt nicht wirklich. Das heißt auch, so ein klingt so eine gesunde Skepsis raus, hätte ich jetzt fast gesagt, also so, oder so eine Abwartungshaltung, was da jetzt auch noch kommt, also was die Mannschaft zu leisten imstande ist in dieser Saison. Ja, also natürlich, wir haben natürlich jetzt schon sehr viele Spiele durch die Qualifikation für die Europa League machen müssen und dass die natürlich dann auch alle sehr, sag ich mal, erschöpft sind oder so, ist ja auch klar. Aber also mal schauen, was jetzt noch kommt. Die Saison hat ja gerade erst angefangen. Wir hatten jetzt erst zwei Spiele in der Liga und ja, mal schauen, was noch kommt. Also man weiß es ja nicht. Was aber kommen wird, sind bis zu 6.000 Zuschauer am kommenden Sonntag im Stadion. Hast du Bock, dass jetzt wieder Zuschauer auch in der Größenordnung dabei sind? Oder bist du da skeptisch? Und bist du überhaupt dabei? Also fangen wir mal so rum. Erstmal. Also ja, am Sonntag bin ich dabei. Ich war auch schon gegen Leverkusen dabei. Ich muss sagen, gegen Leverkusen kam mir das eher vor, ja, wie so ein Testspiel, muss ich sagen. Und natürlich war hättest das ja lauter schreien können. Also so ist ja nicht. Ja gut, das stimmt. Aber ich weiß nicht, es war ja natürlich sehr ungewohnt. So vorm Stadion war nichts los. Die Musik war auch leiser, man durfte nur auf der Gegengerade sitzen, nicht in der Kurve wie sonst. Und ja, es war schon ein komisches Gefühl, da natürlich auch viele, die man sonst so im Stadion sieht, nicht da waren. Und ja, dass jetzt natürlich 6.000 kommen dürfen, finde ich natürlich umso besser, weil das sind nochmal ein paar mehr die Stimmung machen können. Und ja, ich glaube, dass das jetzt mit den 6.000 auf jeden Fall auch nochmal, ja, nochmal so von dem Gefühl her einfach besser ist. Macht ihr was vom Fanclub aus? Also nein, geplant ist nichts. Okay. Also hätte ja sein können, dass ihr sagt, ach, das nehmen wir jetzt mal zum Anlass oder je nachdem, wer da auch Karten bekommen hat, ist ja dann immer so eine Geschichte. Also wir haben vom Fanclub, konnten wir bis zu einem bestimmten Datum Sören schreiben, wer denn ins Stadion möchte, und da hätten wir auch Karten bekommen und wir hätten uns auch in einen Block zusammensitzen lassen können. Ich muss sagen, ich habe jetzt die Karte nicht über den Fanclub genommen, da ich mich für Leverkusen beworben hatte, dort zuerst nicht genommen wurde und dann so gesehen nochmal nachgerutscht bin. Ja, also ich bin jetzt dann halt für Augsburg, sage ich mal, nachgerutscht und deswegen habe ich die Karten nicht beim Fanclub genommen, aber das Angebot gab es schon, aber wie viele da jetzt aus unserem Fanclub hingehen, ob die zusammensitzen oder so, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ansonsten ist halt nichts geplant. Und mit Sören, schöne Grüße an dieser Stelle, ist euer Vorsitzender gemeint bei den Meilenwölfen natürlich, genau. Die ja besonders leiden, in Anführungsstrichen, weil ihr seid ja Vielfahrer, Allesfahrer, hast du nicht gesehen, Auswärtsfans nicht zugelassen bislang in der Bundesliga durch Corona. Wie sehr schmerzt euch das und wie diskutiert ihr das auch im Fanclub? Also wie sehr trifft das jetzt auch gerade einen Fanclub, der so viel auswärts unterwegs ist? Ja, also natürlich, also erstmal mich persönlich trifft das sehr. Also es gibt, glaube ich, keinen Tag, wo ich nicht daran zurückdenke, wie schön es denn war, dort gewesen zu sein. Oder wenn ich Videos oder Bilder von alten Auswärtsfahrten sehe, macht mich das schon sehr, sehr traurig. Und ich glaube, das ist halt auch, also ich weiß, dass es auch viele im Fanclub genau so geht, aber ich weiß auch, bevor das nicht wieder ganz normal wird, werden auch viele eher nicht irgendwie auch zu den Heimspielen gehen oder auch generell auswärts haben, bevor nicht wieder, sag ich mal, alles beim Alten ist. Wie siehst du denn von der Situation her, dass der Verein mit der ganzen Corona-Geschichte umgeht, also auch gerade so informationstechnisch oder vom Stadionerlebnis her, bist du damit zufrieden, wie der VfL Wolfsburg das Ganze handelt, auch jetzt die ganze Kartengeschichte, wie das ausgetragen wird, oder wie würdest du das bewerten? Ja, also das erstmal zu den Karten. Also ich muss sagen, dass jetzt gegen Leverkusen wurde ja ausgelost. Ja, aber ich bin immer nicht so ein Fan von Auslosung, weil ich sag mal, wenn jetzt hier, wenn man natürlich die freie Wahl hat zu kaufen und das, sag ich mal, in seiner eigenen Hand hat, dann ist das natürlich immer besser, weil man, ja, wie gesagt, es in seiner eigenen Hand hat, ob man da jetzt schnell an Karten rankommt oder eben nicht. Aber beim Auslosen kann ich bei den 500 schon nachvollziehen, da die Nachfrage wahrscheinlich einfach zu groß gewesen wäre und das dann halt schon fair ist. Ansonsten hat das eigentlich alles ganz gut geklappt, auch mit den Hygieneregeln und alles und auch mit dem Einlass. Was ich noch sagen muss, dass ich das mit dem Einlass nicht so gut finde. Jetzt gegen Leverkusen war das so, dass es zwei Zeitslots gab und der erste Zeitslot ging irgendwie von 17 Uhr bis 17.25 Uhr oder so, die genaue Zeit weiß ich jetzt nicht mehr, und dann noch von 17.35 Uhr bis 17.55 Uhr. Finde ich natürlich schon knapp, wenn dann Anpfiff 18 Uhr ist. Aber also das könnte man noch besser regeln aus deiner Sicht. Ja, also ich bin halt, also natürlich, es gibt auch Fans, die gehen erst relativ spät ins Stadion. Ich bin immer so einer, am liebsten im Stadionöffnung rein und dann am besten schon Tag vorher. Ja, genau, am besten schon Tag vorher dort übernachten und dann gleich rein. Nee, aber ich bin wirklich immer so anderthalb Stunden beziehungsweise spätestens eine Stunde vom Spiel im Stadion. Und wenn man natürlich den späteren Zeitslot bekommt, finde ich das schon nicht mehr so schön. Aber okay, muss man jetzt in der Zeit halt mit leben. Gibt es sonst noch was, wo du sagst, da könnte der Verein nochmal nachlegen? Also war es Bier kalt genug oder was so aus Fansicht auch immer nochmal ganz interessant ist bei der ganzen Geschichte drumherum? Ja, also gut, ich muss sagen, ich bin jetzt kein Alkoholtrinker, aber gut, ich weiß, dass es ja gerade zur Zeit auch nur alkoholfreies Bier gibt, kein Alkohol ausgeschenkt wird, dass das natürlich viele stört, sage ich mal. Aber ich denke mal, dass der VfL da jetzt an sich auch nichts machen kann. Das ist ja auch nicht nur bei uns so. Und ja gut, für den einen oder anderen wäre es natürlich schon schöner, würde es Alkohol im Stadion geben. Gut, aber du hast jetzt nichts, wo du sagst, boah, das geht mir aber tierisch auf den Senkel. Ja, also das war jetzt eigentlich nur gegen Leverkusen, dass wir auf der Gegengeraden sitzen mussten. Ich bin natürlich lieber in der Nordkurve, aber ansonsten eigentlich nichts. Das ist ja auch mal ganz positiv, das auch mal zu hören von jemandem, der dann auch da war, vom Gefühl her, wie das war, auch wenn es jetzt tatsächlich nur 500 waren. Was ist denn dein Wunsch für diese Saison? Also erstmal ans Umfeld, also an uns Fans, wie das ablaufen soll jetzt auch für den Rest der Saison und auch an die Mannschaft. Ja, natürlich am liebsten wäre es mir, wäre alles wieder beim Alten. Es können so viele ins Stadion wie wollen, am besten 30.000, man kann auswärts fahren. Aber ja, das ist natürlich immer noch mein Wunsch. Ich hoffe, dass das irgendwie diese Saison nochmal ansatzweise so kommen wird. Ich habe Hoffnung, deswegen hoffentlich zerstört die mir hier keiner. Und an die Mannschaft eigentlich nur, dass es eine gute Saison wird, dass wir hoffentlich wieder auf einem Europa-League-Platz mindestens landen. Ja. Also wieder international fahren können, das wäre ja schon mal was. Auf jeden Fall, das wäre natürlich schön, auch falls man dann nächste Saison wieder, vielleicht auch hoffentlich noch diese Auswärtsfahrten machen dürfte, dass man dann natürlich auch noch international irgendwo hin kann. Ja, das wäre sehr schön. Letzte Frage, Pia. Geht ja auch darum, Jörg Schmadtke hat es das ein oder andere Mal schon gesagt, auch beim Verein selber ist es immer wieder angeklungen, das Thema Euphorie. Jetzt haben wir hier, haben wir ja gehört vorhin, zwei Unentschieden zum Auftakt, da ist jetzt die Euphorie bei dir noch nicht so groß, was die Saison angeht. Was muss denn zu diesem Thema Euphorie rund um den VfL Wolfsburg passieren aus deiner Sicht? Also wenn du da mal drauf schaust, sag, das wäre, also das müsste eigentlich jetzt mal passieren. Also, ich muss sagen, eigentlich, ich bin immer aufgeregt vor jedem Spiel. Ich hoffe natürlich bei jedem, dass wir einen Sieg rausholen. Jetzt mit den zwei Unentschieden, natürlich, es hätte besser laufen können, aber gut, es sind nur mal zwei Punkte. Ich hoffe natürlich einfach, dass sie sich die nächsten Male besser anstellen werden und dass man natürlich dann auch noch mehr rausholt. Ansonsten. Also du siehst das mehr vom Sportlichen her, also nach dem Motto, sind die Leistungen besser, beziehungsweise reißt die Mannschaft die Leute mit, dann kommt auch das Thema Euphorie besser in Gang, sagen wir es mal so. Ja, natürlich, wenn sie besser sind, ja, also erstmal von der Leistung her muss ich auf jeden Fall noch was tun, finde ich, und natürlich, umso besser man ist, umso mehr Leute reißt das natürlich auch mit. Das ist ja hier auch so, das kriegt man ja auch immer mit, immer wenn es um was geht, dann sind die Leute auf einmal da, aber natürlich jetzt auch gerade, sag ich mal, ich finde, also ich glaube schon, dass die Fans natürlich ihren Teil dazu beitragen, wie die Mannschaft spielt. Jetzt natürlich gerade in der Zeit mit Corona ist es natürlich schwierig, sowas zu beurteilen, weil wir hatten jetzt 500 Zuschauer, natürlich machen die jetzt nicht so Stimmung wie jetzt vielleicht am Sonntag 6.000. Und ja, ich denke mal, klar, es beruht irgendwie auf Gegenseitigkeit, aber ich denke mal, der größere Aspekt ist schon eher die Leistung, die bringen müssen. Und das werden wir dann am Sonntag sehen im Spiel gegen den FC Augsburg. Das war Pia vom Fanclub Meilenwölfe. hat hier ihr Debüt gefeiert im Wölferadio. Und falls andere Fans auch gerne mal dabei sein möchten, Pia hat nicht wehgetan, ne? Also da kann man ruhig mal mitmachen hier, ne? Ja, kann man ruhig mal mitmachen. Das hat nicht wehgetan. Sehr schön. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und dann schauen wir mal, wie es denn am Sonntag rausgeht. Danke für das Gespräch. Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich mit meinem Experten für den FC Augsburg. Und das ist vom dortigen Podcast Auf die Zirbelnuss, der Stefan Urban. Grüß dich, Stefan. Servus. Ja, lange nicht gehört, habe eben schon im Vorgespräch gesagt, ich habe mich auch geschämt, dich nochmal nach dem 8-1 damals anzurufen und da entsprechenden Kontakt zu suchen. Aber das soll ja kein Thema mehr heute sein, beziehungsweise nur am Rande, denn der FC Augsburg ist Spitzenreiter. Hey ho, hey ho. Damit gerechnet? Wie ist das denn passiert? Eigentlich nicht. Also ich hätte mich jetzt auch schon mit einem Unentschieden gegen Dortmund zufrieden gegeben und hätte jetzt auch nicht erwartet, dass Bayern verliert am Wochenende. Aber ich nehme das natürlich gerne. Wir sind ja jetzt natürlich von Hoffenheim noch überholt worden, weil sie ein Tor noch mehr geschossen haben gegen Bayern. Aber dadurch, dass Bayern verloren hat, ist es rechnerisch zumindest möglich, wenn wir gegen euch die Wolfsburger gewinnen, mit 9 Punkten dann Erster zu werden, wenn wir bis ein Tor mehr schießen. Ja, ich meinte natürlich nach dem Spiel und nach dem Sieg gegen Dortmund kurzzeitig Tabellenführer gewesen. Das war ja schon ein interessanter Blick auf die Tabelle tatsächlich. Ja, du hast es eben schon angesprochen, Sieg gegen Dortmund, du mit dem Unentschieden zufrieden gewesen. Also letztendlich überraschend, trotzdem verdient aus deiner Sicht? Ja, auf jeden Fall. Also die Mannschaft hat sich jetzt, vor allem wenn man jetzt die Rückrunde nochmal ansieht, da schon ordentlich gesteigert und Heiko Herrlich hat da anscheinend recht gut noch an den Schwachstellen gearbeitet in der Sommerpause. Muss natürlich jetzt dann gegen Wolfsburg schauen, ob es vielleicht dann auch daran lag, dass Dortmund nicht so stark war, aber ich hoffe mal, das liegt eher daran, dass wir jetzt besser geworden sind. Gut, ihr habt es ja sowieso nur wegen Wolfsburger Connections geschafft, die Dortmunder zu schlagen. mit der alten Kombo aus Daniel Caligiuri, aber auch Felix Udukay, Spieler mit Wolfsburger Vergangenheit, da erfolgreich gewesen. Wie sind die angekommen bei euch? Beide sehr gut. Udukay ja schon seit letztem Jahr dabei. Der hat auf jeden Fall unsere Abwehr nochmal ein ganzes Stück weitergebracht. Hat auch in meinem Fanblog, wenn Fans im Stadion sind, auch schon den Beiruf Fußballgott erhalten. Jetzt auch mit seinem ersten Tor natürlich super. Und Caligiuri jetzt 3 Pflichtspiele und zumindest in jedem eins vorbereitet. Gestern auch am Samstag auch zum ersten Mal getroffen. Das ist natürlich. Auch natürlich als Ex-Schalke auch nochmal extra gut gegen Dortmund, aber sehr gut angekommen. Ja, Udo natürlich auch, wurde auch die ein oder andere Träne nachgeweint in Wolfsburg, muss man ganz ehrlich sagen, leider nicht so zum Zuge gekommen bei uns und dann ja auch erstmal ausgeliehen und dann auch ja von euch dann auch gekauft. Du hast eben den Trainer angesprochen, Heiko Herrlich. Der Start von ihm war ja so ein bisschen unglücklich. Die ganze Corona-Handcreme-Geschichte will ich jetzt nicht nochmal aufwärmen und so, aber das war jetzt auch, weil du sagtest, in der Rückrunde durchaus bessere Leistungen dann auch abgeliefert, habe ich jetzt so gar nicht so wahrgenommen. Welche Rolle und sprichst du ihm da jetzt auch zu, dass sich das offensichtlich dann doch stabilisiert hat und wie zufrieden bist du mit seiner Arbeit bisher? Ja, also wie gesagt, in der Rückrunde hat er jetzt zum Beispiel daheim gar nicht mehr gewonnen, dann bloß auswärts und das dann auch im Endeffekt gerade noch so jetzt dann drin geblieben, weil es dann schon den einen oder anderen Knick dann noch gab am Ende. War natürlich dann trotzdem Klassenerhalt ohne Relegation, was für Augsburg immer zumindest so die halbe Meisterschaft ist. Und aber da war auf jeden Fall noch viel Luft nach oben und natürlich dadurch, dass er eigentlich Fanlieblinge wie Andi Lute und vor allem Daniel Bayer dann aussortiert hat, hat jetzt für mich persönlich und auch für viele Fans natürlich die Latte schon ein ganzes Stück nach oben gelegt. Deswegen muss er jetzt eigentlich auch liefern, weil wenn er jetzt solche, vor allem Daniel Bayer aussortiert, müssen die anderen, die jetzt danach kommen, auch was zeigen, dass es gerechtfertigt ist. Daniel Bayer, auch ein Spieler mit Wolfsburger Vergangenheit. Von meiner Wahrnehmung her, so auch der Chef unumstritten bei euch da gewesen. Das war schon ein großer Schritt. Also hat mich auch überrascht, das so zu machen vom Trainer, sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall. Es war natürlich so, man hat jetzt, glaube ich, die letzten 2-3 Saisons immer plus ein Jahr verlängert. Und weil er jetzt ja auch schon 36 ist und dann auch immer die Frage ist, wie gut geht es dann seinem Körper. Und er hat halt, man hat halt sich jedes Jahr zusammengesetzt und entschieden, ob es noch ein Jahr reicht. Und dieses Jahr hat man dann vorzeitig verlängert, noch mit dem alten Trainer. Und Heiko Herrlich hat ihn dann nicht mehr so stark bewertet. Kann natürlich sein, dass er auch Trainingsdefizite jetzt hatte mit der langen Corona-Pause. Deswegen ist es eventuell nicht ganz fair gewesen, aber es hat anscheinend in den Augen von Heiko Herrlich nicht mehr gereicht. Und Carlos Grueso hat ihn da jetzt deutlich den Rang abgelaufen, hat natürlich jetzt auch in den letzten Spielen, vor allem jetzt auch gegen Dortmund, gezeigt, dass er schon eigentlich besser ist, aber es natürlich, tut natürlich trotzdem in der Fanseele weh, wenn jemand, der so viele Spiele für Augsburg gemacht hat, jetzt nicht mehr dabei ist. Jetzt haben wir viel über die Spieler gesprochen, wie Daniel Bayer, wie Kalli und auch über Udo, die relativ neu da sind. Wer steht denn bei euch sonst so im Fokus momentan? Also wen würdest du aus eurer Truppe vielleicht nochmal hervorheben wollen? Ja, auf jeden Fall Giklewitz, der jetzt gegen Dortmund natürlich auch super gehalten hat. Da hat man jetzt ablösefrei nochmal ein Upgrade gekriegt. Andreas Lute hat man jetzt in Union bei Berlin jetzt wieder abgesägt und mit einem ersetzt. Das ist natürlich auch eher schade. Ich finde ihn auf jeden Fall jetzt besser als Kubek, vielleicht sogar auch besser als Andi Lute, weil er sehr gute Reflexe hat. Das macht auch jetzt im Gesamten natürlich dann auch den Unterschied, wenn die Abwehr hin und wieder dann doch mal einen Fehler macht, dass dann der Torwart wenigstens den Ball noch abwehren kann. Und ich hätte jetzt auch damit gerechnet, dass wir gegen Dortmund ein paar Tore kassieren. Und zu Null gegen Dortmund ist dann nochmal auch noch ein Ausrufezeichen. Heißt das auch, wenn solche Ergebnisse möglich sind für den FC Augsburg, was die Saisonziele angeht, dass man sagt, naja, jetzt aber Champions League muss aber drin sein oder gibt es noch was anderes? Ist dann der Klassenhalt doch die Latte, die da zu halten ist? Das ist natürlich sehr, sehr zweigeteilt. Also natürlich die Vereinsführung wird da den Teufel tun und sich da irgendwie umorientieren. Da ist jetzt auf jeden Fall die Aussage, ja, jetzt sind es nur noch 34 Punkte. Und wird auf jeden Fall darauf schauen, dass man jetzt möglichst schnell halt die 40 Punkte voll macht. Und dann kann man immer noch schauen, wo es einen hintreibt. Bei den Fans ist natürlich dann trotzdem immer noch so die eine Saison in der Europa League so in Erinnerung. Natürlich gibt es jetzt zusätzlich jetzt noch den Europa Conference oder irgendwie so, also den dritten Pokal, den es ja dann schon ab siebten Platz geben würde. Das hätte natürlich auch so einen gewissen Reiz, da jetzt zumindest mal zumindest mal eine Saison zu spielen, ohne wirklich in Abschiedsgefahr zu kommen. Und natürlich, wenn es gut läuft, dann auch noch ein bisschen international, kann natürlich nicht schaden. Der VfL ja belastet durch die Europa League in dieser Woche, könnte ja dazu führen, dass das ein Vorteil ist am Sonntag für Augsburg. Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe erstens das und dann auch noch das Spiel gegen Freiburg, wo es auch nicht für einen Sieg gereicht hat, ist zumindest, also meine Denke wäre jetzt so gewesen, wir verlieren gegen Dortmund deutlich und schauen, dass wir gegen Wolfsburg einen Unentschieden kriegen. Jetzt haben wir gegen Dortmund gewonnen und jetzt will ich eigentlich gegen Wolfsburg am besten auch gewinnen, vor allem, weil sie ja auch jetzt nicht die Übermannschaft sind, also ohne euch zu nahe zu treten zu wollen, aber es ist auf jeden Fall möglich, dass wir einen Punkt holen oder vielleicht sogar gewinnen. Ja, es ist ja durchaus auch, also es ist jetzt nicht ehrenrührig von dir zu sagen, es ist keine Übermannschaft. Ich glaube, das wissen wir in Wolfsburg selber, dass wir keine haben. Insofern natürlich auch ganz spannend, wie es dann ist, gegen so eine Mannschaft wie gegen Augsburg dann zu sehen, gerade auch unter dieser Dreifachbelastung, unter der man momentan steht. Eine ganz interessante Geschichte. Warst du gegen Dortmund im Stadion selber? Weil bei euch waren ja ein paar tausend Zuschauer zugelassen jetzt. Ich war nicht im Stadion. Ich werde jetzt heute nochmal auch eine Podcast-Aufnahme haben mit zwei, die drin waren. Und da werde ich mich nochmal informieren, wie es so war. Genau, aber weil bei uns, sonst hätte ich da mal einmal gefragt, weil bei uns dürfen jetzt auch mal mehr als 500, die es beim ersten Heimspiel gegen Leverkusen waren, dürfen dann bis zu 6.000 Leute rein. Wollte ich einmal so wissen, ob das wieder die Unterschiede gelegen sind. Also was du da gehört hast, in dem Sinne, wie es dann bei euch gewesen ist, ist ja doch eine besondere Situation. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das war auch nochmal so ein bisschen ein Plus gegen Dortmund, dass die Fans, man hat es jetzt im Fernsehen zumindest so mitbekommen, schon sehr laut waren oder halt verhältnismäßig laut im Verhältnis zu dem, was man davor so gehört hat und auch quasi auch so ein bisschen den Fight auch mit in das Spiel reinbekommen haben und das hat, glaube ich, der Mannschaft auch geholfen und dann natürlich auch anzufeuern, nochmal alles rauszuhauen und das, wenn die andere Mannschaft, die Heimmannschaft das nicht hat, das ist, glaube ich, schon ein Nachteil und umgekehrt natürlich ein Vorteil, wenn die Heimmannschaft die Fans endlich wieder hat. Deswegen, es freut mich natürlich, dass jetzt wieder Fans im Stadion sind, aber ich werde da jetzt noch ein bisschen vorsichtig sein. Ja, gucken wir auch mal, wie sich das dann auswirkt am Sonntag im Spiel gegen FC Augsburg. Was hast du für Erwartungen hast du denn an das Spiel in Wolfsburg? Also was erwartest du für ein Spiel? Ich denke, dass man jetzt vor allem aus Dortmund jetzt so mitnimmt, dass man doch mehr in die Zweikämpfe noch reinkommt. Es wird, glaube ich, schon sehr umkämpfter werden. Dadurch, dass jetzt Wolfsburg daheim spielt, werden sie natürlich schon das Spiel machen wollen. Und da hat man vielleicht dann als FCA ein bisschen die Chance, sich ein bisschen hinten reinzustellen und dann auf die Konter zu hoffen, auch so wie gegen Dortmund. Und dann könnte es ein bisschen mehr hin und her werden, wenn wir vielleicht ein Tor machen. Wenn Wolfsburg natürlich früh ein Tor macht, dann sieht das natürlich schon wieder ein bisschen ganz anders aus. Dann muss man sich dann wieder irgendwie reinkämpfen. Und ich denke eher so, dass es so ein Hin und Her werden wird. Ja, Augsburg mit Ausnahme des mittlerweile legendären 8:1 eigentlich immer, so sage ich es immer, Schweinespiele gewesen, sagen wir es mal so. Das war immer knapp, das war immer umkämpft, da war auch immer irgendwelche Patzer mit drin, kann ich mich noch dran erinnern, aber auch so Last-Minute-Geschichten, die wir da entweder für uns oder auch gegen uns dann letztendlich dann kassiert haben. Insofern bin ich selber mal gespannt, was unter diesen Umständen dann am Sonntag für ein Spiel möglich ist. Traust du dich schon einen Tipp? Ja, natürlich. Ich tippe auch wieder 2:0 für uns. Ui, na, das ist dann doch durchaus selbstbewusst, aber wenn man den Borussia Dortmund schlägt, dann darf man das, glaube ich, an den Tag legen. Das war Stefan Urban vom Augsburger Podcast Auf die Zirbelnuss und ich bedanke mich für das Gespräch, dass du mal wieder zu Gast warst. Gerne. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Heute mal wieder ein kurzer. Was sind die 4 schwersten Jahre im Leben eines Eintracht Braunschweig-Fans? Ganz klar, die erste Klasse. Faninfos. Ja, sehr gespannt bin ich natürlich auf das Spiel am Sonntag gegen Augsburg vor möglichen 6.000 Fans. Sind aber noch Karten zu kriegen. Mal gucken, ob jetzt das Europa League aus und die Leistung da Einfluss drauf hat. Ich hoffe natürlich nicht und dass die Butze in Anführungsstrichen zumindest das, was wir füllen können, dann voll wird. Ein paar Restkarten gibt es noch und nach meinen Informationen werden auch die Fans von uns im Stadion verteilt. Also es ist nicht so wie gegen Leverkusen, wie ich das mitgekriegt habe, dass da nur Gegengerade und im VIP-Bereich da entsprechend besetzt wird, sondern das Stadion in Gänze genutzt werden soll. Mal gucken, wie sich das dann auch dann gestaltet während des Spiels und ob da auch ja sowas wie ja, Anführungsstrichen normale Stimmung oder ein gewisses Stimmungsbarometer dann auch aufgezogen werden kann und dann haut man da vielleicht mal auf eine Trommel. Also bringt irgendwie was mit, dass ihr da ja ein bisschen Lärm macht, wenn ihr da mit dabei seid am Sonntag im Stadion und ja die Wölfe auch vielleicht noch ein bisschen aufrichtet nach dem Aus in der Europa League Qualifikation. Nicht nur die Männer spielen am Sonntag, 4. Oktober, sondern auch die Frauen des VfL, fast parallel, hätte ich jetzt gesagt. 14 Uhr ist der Anstoß in Leverkusen, müssen unsere Wölfinnen ran. Und das ist Auftakt dann ja von einer schönen englischen Woche, die sie dann auch vor der Brust haben. Insgesamt, ja, drücken wir natürlich die Daumen, dass es dann auch auf alle Fälle ja in Leverkusen schon mal klappt mit einem Dreier. Auswärtsfans dürfen ja leider nicht mit dabei sein. Insgesamt werden da 96 Tickets verlost für die Partie in Leverkusen. Finde ich auch mal eine ganz interessante Zahl. Wie kommt man auf 96? Gut, sei dahingestellt, aus Wolfsburg darf da wahrscheinlich leider eh keiner, oder nicht wahrscheinlich, darf keiner dabei sein. Und trotzdem drücken wir natürlich die Daumen, dass es auch klappt für die VfL-Frauen dann am Sonntag am Rhein. Und natürlich noch ein herzliches Willkommen an Riedle Baku, unseren Neuzugang aus Mainz. Willkommen im Wolfsrudel. Mal gucken, ob er am Sonntag schon dann in der Startelf steht als Rechtsverteidiger. Bin ich mal gespannt. Wir werden es kommentieren bei Wölfe Radio Arena Live. Und zwar meine Wenigkeit zusammen mit Pierre Littbarski werden wir im Stadion mit dabei sein. Und ja, bin ich selber mal gespannt auf die Atmosphäre mit den ja dann wieder 6.000 Fans im Stadion. Und das werden wir euch dann ja zu Gemüte führen, werden wir euch dann durch die grün-weiße Brille wieder mal kommentieren. Viertelstunde vor Spielbeginn, 15.15 Uhr ist das dann der Fall, werden wir auf Sendung gehen unter wölferadio.de. Da könnt ihr dann reinhören, wenn ihr es nicht ins Stadion schafft, beziehungsweise dann nicht mit dabei sein könnt. Die Alternative Wölfe Radio Arena Live. Der VfL Podcast. Ja, aus meiner Sicht gilt es jetzt darum, möglichst schnell den Kopf wieder hochzukriegen nach diesem Aus in der Europa League Quali. Ich glaube, da wird es auch intern ordentlich im Karton rauchen, weil das war, glaube ich, nicht die Vorgabe, hier nach 3 Spielen die Segel zu streichen und die Europa League Saison damit sozusagen schon zu beenden. Ich glaube, da wird noch einiges passieren, vielleicht auch auf dem Transfermarkt, vielleicht auch dann schon im Spiel gegen Augsburg. Wir hoffen auf die Trotzreaktion unseres VfL, unserer Wölfe, und ja, hoffen, dass es dann wieder bergauf geht und ja, die Saison dann noch einen ja versöhnlichen Verlauf nimmt. Von dem Ende wollen wir ja noch gar nicht reden, hat ja gerade erst angefangen. Und es warten ja tatsächlich einige schwere Wochen noch auf uns dann in diesem Jahr. Das wird alles andere als ja einfach werden, aber ich bin davon überzeugt, dass wir da die Kurve kriegen, und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich drücke jedenfalls fest die Daumen, ich hoffe, ihr auch. Und da wisst ihr, was ich sage am Ende. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Für Wolfsburg mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall. Nur der VfL.